über Kabarett. Ich habe Kabarett nie als etwas anderes betrachtet, denn als eine Einkunftsquelle. Die Rezitation ernsthafter Produktion vor einem zahlenden Amüsierpublikum habe ich stets verweigert. Trotzdem.